3.7 1 Kino? Oh ja, tolle Idee. Das haben wir doch letzte Woche schon gemacht. 2 Kino? Oh ja, tolle Idee. Lass uns gleich schauen, was es gibt. 3 Wow, ich bin sehr beeindruckt. Das hast du wirklich gut gemacht. 4 Wow, ich bin sehr beeindruckt. Also ehrlich, das kann mein kleiner Bruder besser. 5 Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Aber du hättest das ja auch mal machen können. 6 Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Danke, dass du mich daran erinnert hast.